Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 4, Jena, 26. November 1792. Miller von Mainz ist auf einer Reise nach Wien, die ihn vermutlich über Dresden führen wird, hier durchgekommen. Ich sprach ihn aber nicht, ob er mir gleich einen Besuch zugedacht hatte, weil er in den Club geriet, den ich nicht mehr besuche und dort nicht loskam. Vor Tag reiste er wieder ab. Dieser sagte von Mainz nicht viel Tröstliches. Er war noch einmal dahin gereist, um seine Papiere zu flüchten, die er auch glücklich rettete. Custine setzte ihm sehr zu, wie er sagt, in französischen Dienst zu treten. Miller entschuldigte sich mit seinen persönlichen Verbindlichkeiten gegen den Kurfürsten. Da man zudringlicher wurde, so ging er schnell und ohne Abschied fort. Er hält es nicht für unmöglich, dass die rheinischen Staaten für Deutschland verloren gehen. Wenigstens dürfte der Kurfürst von Mainz mit allen seinen Nachfolgern viele Einschränkungen erfahren. Der Krieg gegen Frankreich ist auf das nächste Jahr festgesetzt. Man wird also auf deutschem Boden kantonieren und wer weiß, ob es nicht auch die Franzosen dahin bringen. Seitdem ich den Moniteur lese, habe ich mehr Erwartungen von diesen. Wenn du diese Zeitung nicht liest, so will ich sie dir sehr empfohlen haben. Man hat darin alle Verhandlungen in der Nationalkonvention in Detail vor sich und lernt die Franzosen in ihrer Stärke und Schwäche kennen. In Deutschland fängt man große Anstalten an und es geht wie immer über die Freiheit der Partikulier her. In Göttingen werden alle Briefe und Pakete, worin man etwas zu finden glaubt, erbrochen, worüber viel Klagen geführt werden. Bei uns ist es noch auf dem alten Fuße und Brutalitäten haben wir von unserer Regierung nicht zu erwarten. Die mainzischen Aspekten werden sehr zweifelhaft für mich, aber in Gottes Namen, wenn die Franzosen mich um meine Hoffnungen bringen, so kann es mir einfallen, mir bei den Franzosen selbst bessere zu schaffen. Göschens Idee missfällt mir gar nicht und was ich tun kann, tue ich gewiss. Auf deine Arbeiten freue ich mich. Herzliche Grüße von uns beiden an euch alle. Dein S.